herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Uncasts. Folge 119 ist heute angesagt. Geld machen und verlieren. Und das Thema Geld wird sich hier auch so ein bisschen durch die Sendung ziehen, wie so ein roter Faden, der sich am Schluss dann doch verliert. Aber es ist doch schon sehr seltsam, ja, wie Geld, ja, oder wie mit Geld umgegangen wird. Also zunächst mal der Spruch, ne, Geld machen, nur um es dann wieder zu verlieren. Also das heißt, erstmal, wenn man Geld machen würde, würde man höchstens ins Gefängnis kommen. Ja, so sieht's aus. Dann verliert man das Geld ja nicht eigentlich, ja, ja, sondern ja, es entgleitet einem sozusagen. Es wird einem weggenommen von anderen Leuten. Und Geld machen, das ist natürlich auch das, was die Händler wollen mit Android. Aber das ist nicht immer ausreichend. Das reicht nicht immer nur, Geld zu machen. Beziehungsweise das beißt sich dann auch, wenn man einfach nur Geld damit machen will. Jetzt werdet ihr denken, was ist denn das für ein... Warum sagt denn das jetzt? Ich habe mir gedacht, heute mal als Thema zu nehmen, etwas, was mir eigentlich schon seit Jahren auffällt und immer wieder sehr, sehr ärgerlich ist zu sehen, die Präsentation von Android im Einzelhandel. Ich glaube, das ist ein ziemlich kontroverses Thema. Auf der einen Seite natürlich, klar, man will alles billig haben. Entsprechend können natürlich die Firmen da nicht unbedingt das Fachpersonal einstellen, das sie vielleicht gerne hätten. Auf der anderen Seite ist es dann auch so, wenn hier Geräte, muss schon sagen, hingeklatscht werden, ja, nicht funktionsfähig, weil a, einmal wieder der Akku nicht aufgeladen ist, ja, oder b, man macht das Gerät an, es ist gesperrt, der Verkäufer weit und breit nicht zu sehen, also mit Gerät angucken, mal kurz draufschauen, Display, naja, sieht man vielleicht noch den Lockscreen, ist es also auch nichts. Dann, wenn man mal ein Gerät erwischt hat, Akku geladen, kein Lockscreen aktiviert, boah, schön, dann geht man da rein und sieht ein Icon, Chaos, Widgets, geöffnet, sinnlos aneinandergereiht oder 10-mal das gleiche Widget offen auf 15 Screens, verteilte Icons und jedem Screen ist ein Icon oder so. Das ist Horror. Sprich, die Geräte sind in einem erbärmlichen Zustand. Und das Problem ist, dass hier das Personal aktiv werden müsste und einfach die Geräte kontinuierlich, würde sagen täglich, ja, auf einen Status bringen, der okay ist. Klar, Leute sind auch richtig, manche sind richtig blöde Zecken, ja. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, wenn die da alles verhunzen auf dem Telefon, ja, aber dennoch sind eben die Verkäufer, denke ich, auch dazu da, dass die Geräte in einwandfreiem Zustand sind, wenn andere Kunden kommen und das dann sehen wollen. Denn die werden doch abgeschreckt dadurch, wenn unbedarft jemand, der vielleicht noch nichts von Android oder so gehört hat, nimmt dann so ein Handy in die Hand und schaltet ein. Und es ist komplettes Chaos auf dem Screen. Und ja, also ich glaube, da brauchen wir nichts mehr weiter dazu zu sagen. Es ist eben mal so, ich kenne das Problem zum Beispiel noch aus den Amiga-Zeiten, ja. Da war das in der Regel so, dass die einfach stiefmütterlich irgendwo hingestellt wurden, ja, obwohl es damals das meistverkaufteste Gerät war in den allermeisten Geschäften. Ja. Warum? Ich weiß nicht, das hat wohl irgendwas mit Psychologie zu tun, dass man dann halt einen bestimmten Bereich, ja, nicht so wartet wie ein anderer. Die PCs waren immer ordentlich aufgeräumt, alles wunderbar auf dem Desktop, toll. Und Leider ist das mit Android auch so passiert, habe ich das Gefühl. Vielleicht weil so viele Android-Geräte angeboten werden, vielleicht weil es eben ein Massenprodukt ist. Aber oftmals, wenn man dann andere Geräte anguckt, die nebendran liegen, mit anderen Systemen, sind die besser aufgeräumt. Weil eben vielleicht so die Vermutung, die Verkäufer, die dort arbeiten, eben auch eine Vorliebe haben, sich dann halt vorwiegend um das Gerät kümmern. Es ist sicherlich auch Geschäfte, wenn da so ein Android-Fan arbeitet da drin, das sind die Android-Geräte bestimmt in Top-Schuss. Ja. Aber ich denke, alle Geräte sollten im Einzelhandel eben auch funktionsfähig und vernünftig eingerichtet sein. Deswegen ist das Personal da gefragt. App-Locks habe ich auch schon oft gesehen, dass App-Locks benutzt werden. Hauptsächlich, und das ist auch das Einzige, was man vernünftig machen kann damit, den Zugang zu den Einstellungen zu sperren, ja, damit eben nicht das Gerät auf einmal auf Russisch gestellt wird und das war's dann. Der Verkäufer hat eh keine Ahnung, wie er das umstellt. Und wenn es dann noch in Russisch steht, dann ist es vorbei. Ja. Andere Sachen, ja, kann man mit App-Locks eigentlich dann auch nicht sperren. Wenn man alle Apps sperrt, dann kann man nichts mehr machen. Aber das würde noch nicht mal verhindern, dass man eben Icons wild hin und her schiebt, löscht vom Desktop oder die Widgets wahllos öffnet und irgendwo hin pflanzt auf die Screens. Und das Einzige, was da vielleicht verhindert werden kann, ist die Deinstallation von Programmen. Das ist nämlich auch häufig zu sehen, dass Programmen, die man weiß, dass die sind eigentlich standardmäßig oder sollten standardmäßig drauf sein oder werden mitgeliefert, die deinstalliert sind von irgendwelchen Kunden, die gemeint haben, das ist ganz, ganz toll, wenn sie was deinstallieren. Oh, guck mal, ich habe was deinstalliert. Super. Ja. Okay, also auf jeden Fall, Adblocks helfen da nicht wirklich, ne? Es gibt so keine Lösung, außer dass eben das Personal da ein bisschen drauf schaut. Und es ist keine Lösung auch, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, es ist keine Lösung, wenn man das Gerät einfach sperrt. Klar, dann kann niemand was machen. Ja, das ist richtig. Es kann aber auch niemand was machen. Ja. Und ich habe das auch schon. Also ich sehe das oft sogar, ja, und wenn ich dann einen Käufer suche erstmal, das ist schon lustig, manchmal finde ich gar keinen, gib dann entnervt auf und komme vielleicht ein anderes Mal wieder, wenn ich in der Nähe bin. Aber auch nervt oder auffällt, ist, dass die Mitarbeiter selbst manchmal zum Beispiel das Muster, das Entsperrmuster nicht kennen oder den PIN nicht kennen. Und da dann ja zwei Kollegen fragen müssen, bis dann endlich mal das Gerät entsperrt ist, nur um ja das dann 2, 3 Minuten anzugucken, dann das nächste nebendran zu nehmen und das zu vergleichen, das ist auch gesperrt, und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und klar, irgendwann ist natürlich auch der Verkäufer gut genervt, aber der Kunde erst recht. Also wenn ihr Verkäufer zuhören von Mobilfunkgeräten, gebt euch einen Ruck, passt auf, dass eure Geräte in einem vernünftigen Zustand sind, denn ich bin überzeugt davon, dass das auch dem Umsatz zugute kommt, dass ein Kunde nicht abgeschreckt wird durch das totale Chaos auf einem Gerät. Ansonsten, was könnt ihr dagegen tun? Ja. Tatsächlich, ihr könnt auch was dagegen tun. Nicht, dass ihr jetzt selbst das alles umstellen wollt. Könnt ihr das zwar machen, wenn ihr besonders nett seid, aber das könnte dazu führen, dass ihr vielleicht auch noch verdächtig wird, ihr alles umgestellt zu haben, weil ihr, wenn ihr da beobachtet wird, wie ihr alles da wieder auf seinen Platz schiebt, ne, kann es anders gewertet werden. Ne? Aber ihr könnt vielleicht mal, wenn ihr so einen Fall seht, dass die Geräte gesperrt sind, beziehungsweise dass hier totales Chaos auf einem Gerät herrscht, dass ihr vielleicht einfach einen Verkäufer oder den zuständigen Verkäufer dort mal anspricht darauf, dass sie das vielleicht mal ändern sollten. Freundlich aber bitte, weil oftmals ist es eben so, dass das gar nicht erst gemerkt wird, bis dann irgendwann mal jemand kommt und sich darüber beschwert. Ja, beschwert euch aber nett. Ja, einfach mal sagen, uns mal, da ist alles total durcheinander, das müsste dringend mal wieder aufgeräumt werden, dass es wieder wie ein Android-Handy aussieht. Ja. Und die meisten werden das dann wohl auch nicht in falschen Hals kriegen. Und dann sind die eher dankbar dafür, dass die da auf so einen Missstand aufmerksam gemacht wurden. Ja, das, ich meine, das musste ja mal gesagt werden, ja, richtig? Und das hat auch was mit dem Geldmachen zu tun, ja, wie gesagt, wenn alles top in Schuss ist, das hat man früher, glaube ich, im Einzelhandel auch gelernt, ja, dass die Ware im einwandfreien Zustand sein muss, die ausliegt einwandfrei, das weckt die Kauflust, ja. Wenn ich irgendwo in einen Autohändler gehe und sehe, da ein zerkratztes Auto stehen und das soll mein neues Auto werden, nein, ja, das geht schon mal gar nicht. Da muss ein top tip top Wagen stehen, Hochglanz poliert, sauber, muss nach neuem Auto riechen. Das ist ja wohl das Mindeste, ja. Und ich finde, so ein ähnliches Erlebnis, auch wenn das vielleicht nicht ganz so drastisch ist, aber so ein ähnliches Erlebnis hat man auch, wenn man ein neues Gerät nimmt in die Hand, ja, so ein neues Android, ja, und dann will man doch was sehen, dann will man doch was, boah, Wahnsinn, das, wie ist denn jetzt, dann ist die Erwartung so hoch und dann macht man das auch und das ist totaler Kram auf dem Bildschirm und dann ist es vorbei. Dann ist es, Intel macht es dann schon Klick. Dann ist vorbei. Also, wer Geld machen will, sollte seine Geräte in Schuss halten. Ja, manchmal hilft es aber nicht, einfach nur ja alles richtig zu machen. Manchmal verliert man auch Geld, ja, wenn man, naja, sag mal, keinen richtigen Fehler macht, aber wenn man etwas zu früh sagt. Ja, beispielsweise war die Tatsache, dass Google die den Quartalsbericht, ja, also die Quartalszahlen, ein bisschen, ich glaube, ein paar Stunden zu früh veröffentlicht hat, hat dazu geführt, dass Google innerhalb von acht Minuten 24 Milliarden Dollar verloren hat. Das ist eine Katastrophe. So, wer ist schuld? Also ich möchte nicht in der Haut stecken von demjenigen, der dafür verantwortlich ist, dass die Meldung zu früh rauskam. Ja, also das okay. Ne? Aber gut, der allein, das kann man ja nicht sagen, dass der schuld ist. Google schuld, weil es nicht aufgepasst hat? Ja, vielleicht. Ich meine, sowas darf natürlich im großen Unternehmen nicht passieren, das ist ganz klar. Google muss wissen, als so eine große Multimilliarden-Dollar-Firma, ja, was schon die geringsten Fehler in diesem Bereich für Folgen haben können. Da muss eine Maschinerie dahinter stehen, die solche Fehler absolut ausschließt, weil das war wirklich eine der größten Katastrophen in der Geschichte der Google-Aktie. Und bis zum heutigen Tag ist es noch nicht ganz wieder auf dem Stand wie vorher. Wobei man muss fairerweise sagen, wahrscheinlich wäre es auch, wenn es richtig angekündigt wäre, ein bisschen gefallen, die Aktie, bloß nicht so panikhaft, weil ja die Quartalsergebnisse nicht den Erwartungen entsprochen haben. Aber so eine regelrechte Panikreaktion wurde eben durch das zu frühe Bekanntgeben hervorgerufen. Das hat sogar dazu geführt, dass der Handel der Google-Aktie zwischenzeitlich eingestellt werden musste. Schon wäre die Aktie möglicherweise in Panikverkäufen komplett weggebrochen. Das ist schon mal passiert mit einer Aktie. Und deswegen gibt es solche Notfallmechanismen, um eben eine Aktie kurzzeitig vom Markt, vom Handel zu nehmen, damit eben die Broker hier mal durchatmen können. Also Google sicherlich mit Schuld, aber ich finde, die Hauptschuld muss man bei dem kaputten System, dem kranken Börsensystem sehen, wo total von der Realität losgelöste Broker reagieren auf Sachen, die relativ irrelevant sind. Ob nun das Ergebnis früher kommt oder nicht, dürfte normalerweise so gut wie keine Rolle spielen. Ich kenne zwar die Dynamik bei bei dem Handel an der Börse, nur das zeigt, dass das System ernsthaft krank ist, dass dieses System gefährlich ist und geradezu, um es mal mehr wieder auf die Allgemeinheit zu bringen, lachhaft. Ich finde es lachhaft. Ja. Die Aktionäre werden es nicht lachhaft finden, weil dass so viel Kapital jetzt vernichtet wurde. Ja. Auf jeden Fall, ich bin kein Wirtschaftsexperte. Nur sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen, ob da nicht Notfallmechanismen etabliert werden können, die etwas schneller in Kraft treten können, um solche irrsinnigen Verluste zu vermeiden. Ja. Wie gesagt, es war an dem Tag dann auch nicht nur Google deswegen betroffen. Der Kurs des also der Nasdaq-Index fiel merklich ab. Anleger waren verunsichert durch die Bank weg. Und es war also kein guter Tag und ein ganz, ganz schlimmer Tag eben für Google. 24 Milliarden, das müssen wir uns schon vorstellen. 1 Milliarde war das, was Google vielleicht irgendwann mal zahlen muss an Apple wegen dieser Gerichtsverhandlung, die ja aber noch, also wo noch Einspruch dagegen eingelegt wurde, wird also angefechtet und da wird Google vielleicht überhaupt nichts zahlen müssen. Aber wenn man das mal vergleicht, 1 Milliarde, und da sind 24 Milliarden in 8 Minuten vernichtet worden. Ja, also da ist wirklich Panik total gewesen. Ich werde jetzt auch mal ganz aktuell den Google-Aktienkurs mal gucken, mal angucken. Das war ja auch schon wieder Zeit, ein paar Tage her. Also, der Kurs fiel ganz, ganz drastisch ab. Das sehe ich hier am 18. Oktober. Dann wurde der Handel ausgesetzt. Auch das kann man sehen aus gleichbleibender Linie. Dann, als der Handel wieder aufgenommen wurde, ist erst wieder kurzfristig gestiegen und dann ging da wieder runter. Freitag, am 19. Oktober, war also der Tiefstand dann erreicht bei 674 Dollar und dann ist er wieder langsam hochgegangen, um am Montag wiederum einen Tiefstand von 674,37 zu bekommen. Ja. So, jetzt muss man ganz klar sagen, dass das ist eine wirkliche grandiose Katastrophe, was da passiert ist. Und Google hat jetzt damit zu kämpfen. So schnell wird es auch nicht wieder aufzuholen sein. Die Aktie wäre nicht so stark gefallen nach diesen Panikverkäufen da. Aber naja, gut, okay. Ich bin, wie gesagt, entsetzt und ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen. Und was das jetzt mit Android zu tun hat, das sage ich euch jetzt noch kurz. Maßlos geärgert hat mich, dass Leute aus der anderen Fraktion hier sich dann belustigt haben. Da muss ich nur sagen, schaut mal in eure Firmengeschichte rein. Da gab es auch schon mal sowas. Ja? Und das wird nochmal kommen. Da könnt ihr euch ganz sicher drauf verlassen. Das wird kommen. Und dann sprechen wir uns wieder. Dann kriegt ihr alles zurück. Also erstmal überlegen, was man tut. Ja, überlegen, was man tut. Da kann einem eine Wunschliste helfen. Ja, die Wunschliste, die gibt's nämlich jetzt auch im Play Store. Ich habe jetzt übrigens die Woche endlich auch auf dem Nexus S den neuen Play Store bekommen. Und noch mehr, aber das komme ich gleich dazu. Da habe ich mich drauf gefreut. Ja, schöne Notifications jetzt mit so tollen Icons und so weiter und so weiter. Aber es gibt auch dann tatsächlich noch eine richtig nützliche Funktion. Einmal kann man, wie ich schon gesagt habe, Programme in dieser All-Apps-Liste, die kann man da jetzt auch einzeln komplett rauslöschen, dass man die nicht mehr dauernd zu Gesicht bekommt. Aber es gibt jetzt eine Funktion, die mittlerweile im Laufe der Woche auch aktiviert wurde, und zwar die Wishlist. Eine Wunschliste kann man jetzt anlegen oder im Play Store und hat somit einen Überblick von den Programmen, die einem interessiert. Ich finde das ganz, ganz toll. Das ist also wie so eine Bookmark-Sammlung, wenn man will. Also man zieht ein Programm und denkt, okay, da muss ich noch mal schauen, das will ich mir aber mal merken. Klickt aufs Bookmark und fertig, dann hat man die eben auf der Wishlist und kann dann erstmal weiter gucken, vielleicht Alternativen zu dem Programm und so weiter und so weiter. Also eine ganz tolle Sache, hätte ich schon oft gebraucht. Ich glaube aber, dass die Wishlist damit nicht ans Ende angekommen ist. Ich glaube, es wird sogar in Zukunft vielleicht eine zugängliche Wishlist geben. Also das bedeutet beispielsweise, dass man seine Wishlist an jemanden verschicken kann oder sogar offen im Internet präsentieren kann oder vielleicht über Google Plus sharen kann an seine Circles, damit jemand anderem dann das Programm kaufen kann. Also ich glaube, das steckt da dahinter. Ja, dass man da wirklich, wie so bei Amazon, bei der Wishlist, ja, es gibt ja auch so eine Wunschliste bei Amazon, wo man dann eben Sachen drauf machen kann und Bekannte, Verwandte oder auch die Öffentlichkeit, zum Beispiel Blogger benutzen das oft, zum Beispiel um Zuwendungen zu bekommen, ja, dann sitzen sie da drauf und hoffen, dass sich halt einer erbarmt, was von dieser Wishlist zu kaufen, ja. Und ich glaube, sowas wird es dann auch bei dem Play Store geben, demnächst. Jedenfalls wäre das ja auch eine gute Sache. So könnte man zum Beispiel auch familienintern, ja, der Sohnemann setzt die Sachen auf die Wishlist und Papi guckt dann die Wishlist an. Ah ja, okay, das kriegt er, ja, das kriegt er nicht und so weiter, ja. Und schon hat man das auch automatisiert, vielleicht gibt es da weniger Diskussionen. Ja, also neben dem neuen Play Store, da die Versionsnummer, ich glaube 3, 9, 18, was glaube ich, Moment, ich muss da nochmal gucken, dass ich euch jetzt nichts Falsches sag, möchte aber der Vollständigkeit halber erwähnen, 3, 9, 16, genau, kam noch was anderes auf mein Nexus S, nämlich Android 4.1.2 ist angekommen. Ja. Nochmal kurze Geschichte, was hat sich geändert? Also mit einem Finger kann man jetzt die erweiterten Notifications also groß machen, ja, statt mit mehreren Finger. Und auf dem Nexus 7 Tablet bewegt sich also jetzt der Launcher. Das heißt, wenn man es in Landscape-Modus hält, dann kann man das benutzen im Landscape-Modus. WPA hat einen Bugfix erfahren. Es gibt ein paar Verbesserungen in dem Phone-Dialer, also in dem Wähl-Programm für das Telefon. Ja, ich vermute, da sind auch nochmal Funktionen integriert worden. Ich habe das noch nicht ganz, ganz genau anguckt, weil ich momentan ja telefoniere. Also was betrifft mit diesen Codes, mit diesen GSM-Codes, die über Links ausgeführt werden konnten. Also aber nie, übrigens nie bei Stock Android hat es nie funktioniert. Aber vielleicht wurde da noch eine zusätzliche Abfrage etc. eingebaut. Das wird durchaus möglich. Größere SMS werden jetzt nicht mehr zu MMS umgewandelt. Auch das ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig. Das habe ich bisher überhaupt gar nicht gewusst. Und auch das Search Now ist jetzt viel besser zu konfigurieren. Ich habe das, also wer das noch nicht weiß, Search Now ist das, wo man gleichzeitig im Web und Apps und Inhalte und Musik und so weiter auf dem Handy suchen kann. Ja? Also beispielsweise, wenn ich jetzt hier im Programm suche Fuel Log, ja, dann gebe ich einfach mal Fuel ein und dann wird mir schon das Programm angezeigt. Da kann ich einfach draufklicken. Das ist manchmal schneller, als sich durch die App-Liste zu kämpfen, wenn man viele Apps installiert hat. Ja. Und mit einem Tastendruck könnte ich dann auch in Google suchen und so weiter. Genau, das kann man auch machen für Docs, also für Dokumente auf dem Google Drive und. Und das kann man jetzt richtig fein einstellen, so dass man sagen kann, nein, installierte Apps soll nicht gefunden werden oder nein, keine Docs oder so. Ja, also das kann man jetzt frei einstellen und das finde ich auch eine schöne Geschichte. War eigentlich überfällig schon. Und dann gibt es noch einen Kill Switch für die Location Settings, wo man einfach alles ausschalten kann. Ich gebe immer den Tipp, lasst die Location Settings ein. Weil es ist einfach, viele Funktionen hängen davon ab, auch wenn das nicht unbedingt immer gleich auf den ersten Blick ist. Und das GPS, wenn es angeschaltet ist, braucht so gut wie kein Akku. Das Einzige, was richtig viel Akku braucht, ist 3G und das Display. Ja, wenn ihr Akku sparen wollt, schaltet mal in 2G und nur dann in 3G, wenn ihr schnellere Daten übertragen wollt, zum Beispiel wenn ihr im Web surft. Ja, und dann werdet ihr mal Augen machen, wie lange ihr euer Telefon mit 2G benutzen könnt. Ob ihr GPS an- oder ausgeschaltet habt, spielt keine Rolle, wenn ihr kein Programm im Hintergrund laufen habt, das permanent auf GPS zugreift. Also von daher ist es absolut kein Thema, das immer anzulassen. Ich habe das, seit ich Android benutze, noch nie ausgeschaltet. So, also Android 4.1.2 auf dem Nexus S schon ausgeliefert, jedenfalls bei mir. Ach, das war aber nicht der letzte, das war ja richtig schön. Kommt selten vor beim Update. Der Google Calendar, den gibt es jetzt auch separat im Store, übrigens, im Play Store. Und da habe ich viel Mumpitz drüber gelesen, letzte Woche in der Presse, was das jetzt bedeutet. Ja, dass der Kalender wird von Android abgespaltet, hat's geheißen. Und ich weiß, wer denkt sich dann sowas aus? Wer tut sich dann sowas aus den Finger saugen? Ja? Das ist doch reines Wunschdenken. Ja? Wunschdenken ist das. Fakt ist, der Google-Kalender ist jetzt separat als eigenständiges Programm zum Download verfügbar für die Handys, die eben nicht mit dem Stock-Kalender-Programm ausgeliefert werden. Zum Beispiel die Sony-Reihe, ja, da ist der Sony-Kalender drin. Da gibt's aber manchmal Probleme bei dem Schicken von Visitenkarten, dass es nicht richtig erkannt wird. Diese ICS-Dateien, ja, oder VF-Cards beziehungsweise Termine über Google-Kalender. Und damit das gut geht, ja, kann man sich eben den Google Kalender jetzt auch auf zum Beispiel ein Samsung Galaxy oder ein Sony Xperia oder ein HTC drauf machen, die normalerweise nicht den Standardkalender nutzen, sondern den eigenen Kalender. Ja. Es würde an meinem Galaxy Tab funktionieren. Der interne Kalender hat seit der Umstellung von @Google Mail auf @Gmail spinnt der komplett und ich krieg manche Erinnerungen 6-mal hintereinander. Also ein riesiger Haufen Mist, der Kalender von Samsung, der festinstallierte. Aber ich kann hier diesen Google-Kalender nicht installieren, weil der momentan jedenfalls noch nur ab Ice Cream Sandwich verfügbar ist. Also wer kein Ice Cream Sandwich hat, kann leider hier diesen Kalender eben doch nicht installieren, auch wenn er jetzt separat im Store angeboten wird. Der muss dann eben zurückgreifen auf viele Alternativen, die es gibt. Zum Beispiel den Business Kalender, ja, gibt es auch als kostenlose Version mit ein paar Einschränkungen allerdings, da muss man nochmal schauen. Und Jorte Kalender, der ist, glaube ich, sogar kostenlos von Yoho Space und das sieht eigentlich auch sehr gut aus. Und die alle haben eine recht gute Anbindung an Google, an den Google Kalender. Ja, also das ist schon eine gute Sache. Go-Calendar müsste es doch auch geben, oder? Jedenfalls gibt es da ein Go-Calendar-Widget. Muss schon mal gucken. Aber auf jeden Fall, es gibt da noch Alternativen für die Leute, die eben kein Ice-Cream-Sandwich haben. Und ansonsten dürfen sich die Leute freuen, weil der Google-Kalender halte ich für sehr simpel. Ja, könnte vielleicht ein paar Funktionen mehr gebrauchen. Aber ist dafür auch recht effektiv und hat alle Grundfunktionen, ohne dass er eben überladen ist und damit halt super geeignet für den eigentlichen Sinn, nämlich für sich auf Termine aufmerksam machen zu lassen. Ha, Termine, habe ich Termine gesagt. 29. Oktober, ja, da ist ein ziemlich wichtiger Tag seit eh und je, ja, aber diesmal gibt's eben noch zusätzlich eine Veranstaltung von Google Android betreffen und mit der schönen Überschrift Playground is open. Und das wurde auch als Slogan benutzt, als das Nexus 7 vorgestellt wurde. Also definitiv, der Termin ist bestätigt. Am 29. Oktober wird was Größeres stattfinden von Google. Ja. 10 Uhr, ich glaube, das ist New Yorker Zeit, genau. Denn in New York findet das Ganze auch statt. Und dort wird einiges präsentiert. So gut wie sicher ist, dass das Nexus, das ist LG Nexus 4, so scheint es jetzt wirklich zu heißen, ja, dort präsentiert wird an diesem Tag. Das scheint also schon deutlich mehr als ein Gerücht zu sein. Das steht eigentlich schon fest. Was jetzt noch weiter aufgetaucht ist, was allerdings noch ein absolutes Gerücht ist, dennoch gar nicht mal so weit weg, ja, nicht weit hergeholt, dass noch andere Nexus-Geräte vorgestellt werden, zwar keine Handys, aber insgesamt sollen drei Stück vorgestellt werden. Einmal das LG Nexus 4, ja, dann ein 3G Nexus 7 Tablet. Und ein 10 Zoll Nexus Tablet, vielleicht heißt das Nexus 10 dann, ja. Das, was ich schon gesagt habe, von Samsung produziert werden sollte. Das habe ich immer noch meine starke Zweifel, dass es von Samsung produziert würde. Wenn eins kommt, da würde ich mir doch wünschen, dass es das auch von Asus ist. Aber lassen wir mal das auf uns zukommen. Wie gesagt, es ist noch gar nicht sicher, dass überhaupt noch mehr vorgestellt wird als das LG Nexus 4. Aber so langsam wird es doch interessant. Die Nexus-Produktpalette wächst jetzt doch schon an. Ja. Und gut, vor vielen, vielen Sendungen habe ich schon mal gesagt, dass eben in der Gerüchteküche gesagt wurde, und da war ich auch recht überzeugt davon, dass es stimmt, dass mehr Nexus-Geräte angeboten werden. Damals dachte ich natürlich, das wär's perfekte, mehr Handys. Aber es ist in der Tat jetzt so, dass es mehrere Nexus-Geräte gibt und da wird es jetzt auch noch mehr wohl davon geben. Verschiedene, aber vielleicht wären auch zwei verschiedene Nexus-Handys gut, nicht nur also Tablets plus Handys, die eben der Nexus-Namen tragen. Aber gut, wollen wir mal schauen, dass diese, naja, fast schon, naja, Gerüchte kann man schon gar nicht mehr sagen, dass es ein neues Sony Xperia als Nexus-Gerät geben soll. Also das ist wohl ein Märchen gewesen, ja. Das war jedenfalls, die Fotos waren total gefaked und da scheint wohl nichts dran zu sein. Gut. Ich sehe gerade, ich bin mal wieder ziemlich laut beim Sprechen. Es passiert halt so. So ein bisschen runterdrehen, damit ihr nicht zu arg in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, kriege ich noch mit der EU Ärger, mit der Lautstärkeregelung. Ach ja, klar, ich weiß, das ist euer Handy. Gut, Ärger könnte zwar Android-Pullis bekommen, aber Google ist ja lieb und nett. Und deswegen werden die sicherlich nichts machen gegen den Dump von Android 4.2, den eben Android Police bekommen hat. Entschuldigung. Denn da ist einiges drin, was interessant ist. Die neuen Icons, die da drin sind, die kann man erstmal ad acta legen, weil das sind bewusst andere Icons, die da genommen wurden, entsprechend nicht den Icons, die dann tatsächlich im endgültigen Produkt drin sind. Aber es sind etliche Sachen in diesem Dump zu sehen gewesen für die Jungs von Android Police, die eben einige Funktionen enthüllen. Beispielsweise, dass es einen Multi-User-Account geben wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, ja, geben wird. Und diese Geschichten da mit diesen Multi-User-Dingen, das ist auf dem Handy, finde ich das nicht unbedingt sinnvoll, aber da das OS ja jetzt auch eingesetzt wird auf vielen Tablets, würde ich sagen, da ist es dann schon wieder was anderes. Also ein Tablet, mit dem sich mehrere Leute anmelden könnten, das wäre eigentlich genau das, was ich eigentlich prinzipiell eigentlich voraussetze, ja, weil dann kann das Gerät von allen Leuten, die im Haushalt sind, genutzt werden und nicht einfach mit dem eigenen Benutzerkonto dann von jemand in der Wohnung benutzt wird. Also das ist schlecht, ja. Und wenn dann das Sohnemann die Dinger in die Hand kriegt, ja, das Tablet und bestellt dann mal munter drauf los, ja, dann wird's aber so richtig ein Donnerwetter geben, aber nützt nichts, Geld ist weg. Okay, also das ist auf jeden Fall schon mal da. Dann ist es auch für jeden Account sind verschiedene Einstellungen vorhanden für diesen Parental Control. Das heißt, dass man eben verbieten kann, dass der Account das und das installieren kann. Das ist auch eine interessante Geschichte. Und ja gut, das viel anderes wurde auch gezeigt. Am besten lest ihr mal den Artikel gar komplett durch. Ich habe den natürlich auch wieder verlinkt auf ancast.netcast.com. Und da könnt ihr dann auch mal eine Übersicht kriegen. Da sind auch jetzt hier der Gallery ein paar Änderungen drauf, die mir interessant erscheinen. Ja. Und ja. Also ich bin schon guter Dinge, dass es was wird, hier dieses 4.2. Übrigens, es ist noch nicht mal 100% sicher, dass es tatsächlich noch Jellybean heißen wird. Ich bin da allerdings skeptisch. Ich habe da einen schönen Namen gehört, ja. Irgendwas Key Lime, irgendwas, ja. Soll das heißen, aber ich denke so kurz hintereinander. Da wäre es schon gut, wenn das 4.2 auch noch Jellybean heißen würde. Das war ja schon mal der Fall, ja. Ich glaube, mit 2.0 und 2.1, die haben beide Eclair geheißen. Und warum sollte es also jetzt nicht hier 4.1 und 4.2 auch beide Jellybean heißen? Das würde zumindest so ein paar Gemüter beruhigen, wenn jetzt hier wieder ein ganz anderes System kommen würde. Ach nein, ich darf gar nicht dran denken, was für Artikel das wieder bei verschiedenen Blogs hervorrufen wird. Ja. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich möchte nicht dran denken. Jo, also, Android 4.2 Gerüchte. Beziehungsweise ein Dump. Schon mehr als ein Gerücht. Wann es kommt, keiner weiß es. 29. Oktober, ob da Android 4.2 kommt, ist fraglich. Ich glaube eher nicht. Allerdings wird das Gerät, das angekündigt wird, das LG, sicherlich mit 4.2 ausgeliefert werden. Nur das wird auch nicht am 29. Oktober zu haben sein, sondern es wird sicherlich dann auch ein bisschen dauern, bis es in Geschäfte ist. Und dann wird auch das Android 4.2 verfügbar sein. So, alles wartet auf ein Spiel mal wieder und ihr werdet's nicht glauben. Hoffentlich werdet ihr mich jetzt nicht hier virtuell steinigen, wenn ich das sage. Es ist Angry Birds Star Wars. Genau, Angry Birds Star Wars soll kommen am, ich glaube, am 8. November war es, ja. Und ja, ich meine, gut, Angry Birds ist ja total abgenutzt, ne? Bad Piggies war mal wieder ein ganz lustiger Aufguss. Naja, gut, ist eigentlich falsch, Aufguss zu sagen. Es ist eigentlich ein komplett anderes Prinzip. Aber so das Angry Birds mit Star Wars Komponenten, das ist doch mal wieder reizbar, ein reizvolles Thema. Also mittlerweile habe ich die ganzen Angry Birds Sachen von meinen Handys und meinen Tablets verbannt. Aber ich kann es echt nicht mehr sehen, aber bei dem Star Wars Angry Birds, da wäre ich sogar noch bereit, wenn da noch so ein paar Star Wars Soundeffekte mit drin sind. Da wäre ich sogar wieder bereit dafür, für Angry Birds mal wieder sogar 1,02 € hinzulegen. Wa? Ne? Hab ich auch nicht mal gedacht. Vielleicht haben die ja noch ein bisschen das Spielprinzip noch ein bisschen verbessert, ja, vielleicht ein paar zusätzliche Sachen, die man machen kann, nicht einfach immer nur die Vögelchen hinher schießen, ne? Und dann wäre ich richtig happy, ja. Aber ich meine, Star Wars, hallo, Star Wars, ja, das muss ja wohl sein, ja. Daher, da führt kein Weg dran vorbei. Die offizielle Twitter-App ist übrigens erneut verbessert worden. Da gibt es jetzt ja, ein paar kleine optische Änderungen, die waren auch sehr, sehr notwendig. Es könnte sicherlich noch mehr verbessert werden hier. Aber trotzdem finde ich es gut, dass die offizielle Twitter-App auch hier nicht ja, einrostet und dass die auch kontinuierlich geupdatet wird von Twitter. Ganz, ganz wichtig, denn ich muss hier dem Autor von Android Central da, dem Andrew Martinik, muss ich da widersprechen, wenn er schreibt, warum sich überhaupt noch jemand oder erst oder sie sehen keinen Grund mehr, die offizielle Twitter-App überhaupt in Erwägung zu ziehen bei den großartigen Third-Party-Alternativen, die es da gibt. Da kann ich nicht ganz widersprechen. Die meisten sogenannten Alternativen sind der blanke Horror. Die einzige, die mal richtig gut war, das TweetDeck. Das wurde ja kaputt gemacht von Twitter. Und deswegen muss ich sagen, ja, Bloom, was ist denn, wie das richtig ausspricht, die das ist zum Beispiel einer der besseren, aber der braucht so viel Rechenzeit. Also das läuft auf meinem Nexus ja gähnend langsam und das kann es eigentlich nicht sein, dass ich ein Dual-Core-Gerät brauche für einen Twitter-Client. Lachhaft. Seismic ist verkauft, ja, ist also auch sehr fraglich, ob es das nur lang in der Form dann groß geben wird. Kostenlos jedenfalls. Twitroid ist immer noch gut, ja, das war früher mal mein Lieblingsclient, aber der braucht einiges an Akku, und der normale Twitter-Client, also der Standard-Twitter-Client, ist da eigentlich mittlerweile auch ganz, ganz in Ordnung, ja, also da kann man echt nichts sagen dagegen. Die anderen Twitter-Clients, vor allem die kostenlosen, haben eben das Problem, dass Twitter ja nach der Änderung seiner AGB im Prinzip den Betrieb, den störungsfreien, unmöglich macht, weil Twitter von den professionellen App-Anbietern für Third-Party-Apps ab einer gewissen Anzahl von Zugriffen Geld abverlangt. Und da sind natürlich die meisten nicht bereit dazu, beziehungsweise bei einem kostenlosen Twitter-Client wird sich das wohl kaum rechnen. Und deswegen denke ich, wird da auch eine Stagnierung geben. Gibt es eigentlich schon bei den Entwicklungen von den Third-Party-Clients. Und ich weiß nicht, ich habe da bei Android Central, zumindest was Third-Parties betrifft, immer so einen leichten Beigeschmack, weil die ja auch öfters mal so einen Twitter Client promoten, der einfach nicht rauskommen will, ja, auch wenn er dauernd angekündigt wird, und dauernd bei Android Sentinel gesagt wird, ja, in wenigen Tagen und dann, ja, nichts mehr, wieder verschoben, wieder verschoben, wieder verschoben. Ne? Naja. Gut, ich möchte den Jungs aber nichts unterstellen, die sind sonst ja super toll, aber nur hier diese Meinung mit den Twitter-Clients konnte ich da nicht teilen. Ich denke, der Twitter-Client von Twitter direkt ist halt auch wichtig, weil er eben kostenlos ist und eben auch direkt eine Verbindung mit Twitter hat, während die anderen ja momentan in der Schwebe sind bei diesem Verhalten von Twitter. Macht übrigens noch immer Twitter? Ich mache eigentlich fast nichts mehr mit. Jedenfalls hole ich nur noch die Web-Oberfläche, das reicht mir dafür. Gut, dann noch was. Das Asus Padfone 2. Das soll jetzt im Dezember in Europa erscheinen. Padfone, was ist es? Das ist ein Tablet, bei dem man das Telefon, das Handy quasi hinten einsteckt zum Benutzen. Also im Prinzip ein großes Display für das Handy. Und das hat durchaus Sinn. Ja. Man spart beim Tablet eben die Elektronik ein, die ja im Handy bereits schon vorhanden ist, kann also dann quasi das Tablet günstiger machen, ja. Und bei Bedarf eben, beziehungsweise das heißt bei Bedarf, kann das Handy da raus und reinnehmen, wie einem das beliebt. Und als Tablet beziehungsweise als Handy benutzen und damit ist es eigentlich ganz gut. Ich denke, das wird für viele eine vernünftige Sache sein, ja, weil man ja nur selten beides gleichzeitig benutzt. Also denke ich jedenfalls. Es macht durchaus sein, dass es auch Leute gibt, die das machen. Ja. Aber man in der normalen Nutzung macht man ja entweder Handy oder Tablet und die das einen ausstecken, das geht also ganz unkompliziert und recht fix, ja, rein, zack, Display an und schon kann man loslegen, Display aus, Handy raus und zack hat man wieder das Handy und kann dort loslegen, ja, also kein Thema, kein Problem. Ausgestattet ist das Telefon mit einer 4, Zoll, 4, 4, Zoll, ja, 4,7 Zoll Anzeige, super IPS Plus mit 720p Auflösung, 13 Megapixel Kamera hinten, das ist ja schon mal ziemlich viel, 1,2 Megapixel Kamera vorne. Die Kamera kann 720p Video aufnehmen mit 60 Frames pro Sekunde und 1080p mit 30 Frames pro Sekunde. Das sind super Werte, da kann man echt nichts sagen. Und es hat als Prozessor-Power ein Quad-Core APQ8064 Qualcomm-Prozessor. Und da kann man auch nichts sagen. Für ein Tablet auch, ja, durchaus geeignet. Also die Power hat man, um alle Anforderungen an Tablet und Handy voll zu erfüllen. 2 GB Speicher ist eingebaut. Dann dieses Corning Fit Glas, das hat man früher Gorilla Glas genannt. Ne? Und NFC ist eingebaut, hat einen 2140 mAh Akku, leider keinen MicroSD-Slot, aber wie gesagt, im Zeitalter des Cloud Storage, da ist doch Geläster vorhanden. Hier Asus bringt nämlich zum Beispiel auch gleich kostenlos 50 GB Web Storage mit dazu für dieses Gerät, also kein Problem. Mit Ice Cream Sandwich wird das Gerät ausgeliefert. Jelly Beans soll in Kürze kommen. Das Tablet hat einen, also der Tablet-Aufsatz hat einen eigenen eigene Stromversorgung mit 5000 Milliampere und 10,1 Zoll Display und wiegt zusätzliche 514 Gramm ohne das Telefon. Und da muss man sagen, wow, 5000 mAh, da könnte man vielleicht sogar einen Tag rumkriegen mit dem Teil, ja, Wahnsinn. Und das wird eben im Dezember in vielen Ländern in Europa erscheinen, auch in Deutschland, so wie es aussieht, ja. Das Gerät wird wahrscheinlich 799 € kosten für das 32 GB Modell und 899 € für Das 64 GB Modell, also ich gehe einfach mal von einem 32 GB Modell aus, wie gesagt, mit dem Cloud Storage ist das kein Problem. 799 €, dann hat man ein Tablet und ein Telefon. Jetzt kann man sich das ausrechnen, wenn man sich das einzeln holt. Die Leistungsdaten sind, wie gesagt, bei dem Telefon ziemlich gut, also muss man da auch schon gutes rechnen. Quad-Core-Gerät, weiß nicht, was man da jetzt nehmen soll. Vielleicht rechnet man mit einem Samsung Galaxy S3, ja, und einem Samsung Galaxy 10.1, und dann hat man eine schöne Mischung, schöne Übersicht. Wie viel kostet das? 10.1 kostet, glaube ich, 399 € im Moment, wenn ich das noch richtig weiß. Und das Samsung Galaxy S3 ohne Vertrag müssen wir ja da nehmen. Da muss ich gleich mal schauen. So, gleich den aktuellen Preis suchen. Ist hier im Angebot zu bekommen für 499. Das ist allerdings ein Angebotspreis. Normalpreis ist 699. Das ist 499. Das heißt 500, kann man sagen, plus 400 sind wir bei 900 €. Und ja, da ist dann der Preis schon, ja, zwar nicht wirklich super gut, aber er ist okay. Er ist okay. Naja. Gut, okay, dann zum nächsten Thema. Da hat mich auch von der Community jemand drauf aufmerksam gemacht, nämlich hatte hier der Nils da was geschrieben, und ich habe dann die Meldung tatsächlich nochmal separat davon gefunden. Man kann jetzt hier das Arcos Gamepads in einem neuen Video bewundern, ja, einem kleinen Hands-on-Video. Und dieses Gamepad ist wirklich richtig gut. Zumindest was diese Funktion betrifft, dieses sogenannte Key Mapping. Ja? Key Mapping. Und da kann man nämlich festlegen, zum Beispiel, welche Taste auf dem Gerät welcher Aktion auf dem Display zugeordnet wird. Das heißt, prinzipiell funktionieren eigentlich alle Games, die es gibt, egal ob an ein Gamepad angepasst oder nicht, auch auf dem Arcos Gamepad. Das heißt also, man wählt zum Beispiel Taste nach links, ja, und sagt dann, diese Taste ist jetzt die Funktion, und tippt dann auf dem Bildschirm dorthin, wo man normalerweise nach links eben tippen würde. Und dann wird das gespeichert, und ab sofort kann man dann eben auf diese Hardware-Taste nach links drücken, und dann wird diese selbe Funktion ausgeführt. Wahnsinn, ich finde das richtig innovativ, dieses System. Und ich habe schon mal über dieses Arcos Gamepad gesprochen. Das Ding ist ein Preiskracher. Hat ein 1024x600 Pixel Touchscreen-Display, kapazitiv natürlich. Wobei das bei Arcos nicht immer so natürlich ist. Über die Qualität von dem Display selbst kann ich nichts sagen, weil in dem Video, naja, wie ist der Video, das ist so eine Geschichte. Aber ich hoffe, dass es etwas besser ist als bei den Argus-Tablets, die ich momentan gesehen habe auf dem Markt. Bin aber zuversichtlich. Dual-Core-Prozessor ARM Cortex-A9 dürfte für die meisten Spiele ausreichend sein. Moment, jetzt muss ich mal schauen. Und der Prozessor hat nämlich tatsächlich eine Quad-Core-GPU drin. Ja. Also das dürfte wirklich hier ausgezeichnetes Spielen möglich sein. $149 soll das Ganze kosten im Verkauf, und das ist natürlich richtig toll. $149, deswegen Preiskracher, würde ich da sagen, ist das für das, was man da kriegt. Ist sicherlich eine Alternative auch zu diesem Ouya. Ja, wobei das ja mehr für daheim gedacht ist, und das hier ist eben ein portables Gerät für unterwegs. Aber toll. Also ich bin begeistert. Ich kann es kaum erwarten, bis ich das Teil mal sehe und vor allem mal in deinen Händen halte und eine Runde zucke mit dem Teil. Weil ich habe ja schon gesagt, also im Moment zocke ich eigentlich nur noch auf den Android-Geräten, auf dem Tablet. Und da hätte ich mir schon oft so ein Gamepad gewünscht. Ich muss mir endlich mal also einen separaten Gamepad kaufen. Aber so ein Arcus-Pad, das wäre da gar nicht mal schlecht. Weil immerhin, man kann auch natürlich die ganzen anderen Sachen machen. Es ist nicht nur zum Spielen. Das ist ja auch ein schöner Vorteil. So, und eben schon gesagt, diese App für das Keymapping, der Nils hat danach gefragt, ob es denn sowas gibt. Also ich habe jetzt mal im Market rumgeschaut, habe nichts gefunden. Vielleicht habe ich auch nur falsch geschaut. Das ist mir schon mal passiert. Ja, also wenn ihr, die Zuhörer, da was kennt, schreibt es doch mal hier in den Kommentar, vielleicht in dem Artikel auf Google Plus. Da hat auch der Nils danach gefragt. Einfach oben Plus Uncast eingeben in der Suche, dann seht ihr die Uncast-Seite bei Google Plus. Und da wäre es doch Frage, gibt es da schon eine separate App, um eben diese Keys, die Tasten hier zuzuordnen auf Funktionen auf dem Touchscreen. Ja. Noch dürfte halt zwecks fehlender Hardware nicht so viel Nachfrage bestehen, aber ich meine, ich hätte mal gesehen, dass bei einem Programm, bei einer App, da muss das Gerät natürlich geroutet sein, weil das ja ein Eingriff ist auf fast schon Betriebssystemebene. Und da muss eben was da dazwischen, zwischen der App quasi und und der Eingabeschnittstelle. Aber auf jeden Fall so dieses Keymapping, das ist eine interessante Geschichte und ich hoffe, dass es auch das separat mal gibt. Für die Root-User, ich glaube, für ungeroutete Handys wird das wohl nichts werden. Ja. Da wird es wahrscheinlich prinzipielle Probleme geben. Ja, also leider kann ich dir da nicht jetzt eine schöne App sagen. Ich habe leider keine gefunden für dieses Keymapping. So, das war's auch schon mit den Themen, News und dem Community-Teil. Ich muss mal gucken, habe ich nicht noch eine Mail bekommen? Moment mal. Ja, der Michael hat nämlich noch geschrieben, ich kürze es ein bisschen ab, hat geschrieben, also hallo Rio, du schimpfst ja gerne, dass es die Funktion App2SD bei manchen großen Apps nicht gibt. Ich musste jetzt leider feststellen, dass es App2SD auf dem Samsung Galaxy Note 2 gar nicht gibt. Auf dem Galaxy S3 auch nicht. Ich nutze bisher ein Samsung Galaxy S2 mit 16 GB und 32 GB externer Speicherkarte. Nach Installation aller Apps, die ich nutze und lade der entsprechenden Daten und laden der entsprechenden Daten, bleiben mir sagenhafte 10 GB freier USB-Speicher auf dem Telefon und 20 GB auf der externen Karte. Jetzt habe ich mir ein Samsung Galaxy Note 2 mit 16 GB und sogar 64 GB externer SD-Karte gekauft und hätte nicht gedacht, dass ich notwendig zu wenig Speicher bekomme. Das ist aber leider der Fall. Der Telefonspeicher ist fast immer randvoll, selbst wenn ich sehr sparsam bin und mich einschränke. Das Problem ist, dass Apps wie Audible, BeyondPod und die dazugehörigen Daten, Podcast, Hörbücher etc., nachdem ich sie auf die externe SD-Karte verschoben habe, nicht mehr funktionieren, beziehungsweise die dazugehörigen Daten auf der externen SD-Karte nicht gefunden werden. Auf dem Galaxy S2 war es kein Problem. Ich habe das Note 2 gerade an den Händler zurückgeschickt und hoffe, den vollen Kaufpreis erstattet zu bekommen. Ich werde mir wohl mindestens das Note 2 mit 32 GB zulegen müssen, um keinen Rückschritt hinter meinen Samsung Galaxy S2 mit 16 GB zu machen. Die Änderung hat natürlich auch Vorteile, da man Apps beim Note 2 auf den gesamten Gerätespeicher von 16 GB installieren kann. Beim Galaxy S2 waren es nur 2 GB. Wegen der Apps an sich braucht man also kein App2SD mehr, aber die Daten sind das Problem. Wer datenintensive Dienste wie Audible, BeyondPod, DailyMe, Amazon MP3, Google Play Movies, große Spiele und ähnliches nutzt, der kommt mit nur 16 GB nicht aus. Die externe SD-Karte kann man für Fotos nutzen, aber für Apps ist sie leider unbrauchbar. Herzlich Grüße, bla bla. Ja, richtig. Du sprichst hier ein richtig schwieriges Thema an. Also zunächst mal, die meisten neuen Geräte haben ja quasi nur noch eine Partition, eine große Partition mit dem Nexus, Galaxy Nexus ist es so eingeführt worden. Das heißt, da muss man sich tatsächlich keine Gedanken mehr machen mit dem App-Speicher und so. Da ist einfach der gesamte Gerätespeicher auch der App-Speicher. Nun ist das Problem aber, dass das Ablegen von den Daten tatsächlich, so wie du es geschildert hast, nicht einfach automatisch auf die externe SD-Karte geschoben wird, sondern halt in den Gerätespeicher, weil das eben für die meisten Programmierer der einzige Speicher jetzt ist und fertig. Ja, und erst diese SD-Kartendaten werden eben so nicht berücksichtigt. Ich muss auch sagen, ich kenne die Problematik vom Samsung Galaxy Tab, da komme ich gleich nochmal dazu, dass allerdings die Daten komplett nicht abgelegt werden können. Das wäre mir jetzt neu. Also ich weiß, dass man nicht beeinflussen kann, wo die App-Daten und der App-Cache-Speicher beispielsweise abgelegt werden. Das ist nämlich das Problem bei dem Galaxy Tab P1000. Wenn man da eine externe SD-Karte hat, ja, da wird eigentlich gar nichts drauf gemacht vom System her eigentlich, außer die Fotos. Also das muss man selbst, das muss man noch eingeben, dass eben die Fotos nicht auf dem internen Speicher gespeichert wird, sondern auf dem externen SD-Kartenspeicher. Zusätzlich gibt es dann noch totale Verwirrung, weil es gibt Hauptspeicher, es gibt App-Speicher, es gibt eine interne SD-Karte und eine externe SD-Karte. Und alle Programme greifen immer nur auf die interne SD-Karte zu. Das heißt also, das Gerät, also das RAM, das im Gerät verbaut ist, ja, aber nicht auf die externe Karte. Und die Programme werden auch alle auf die interne installiert. Die Daten, wie gesagt, kann man da zum Glück noch rüber kopieren. Also zumindest geht auch Music. Ich habe den Musikordner einfach auf den External SD verschoben und der Player, der Originalplayer, der kann das auch verarbeiten. Genauso geht es mit BeyondPod. Bei BeyondPod kann man festlegen, wohin er das Ganze speichern will. Ich muss da jetzt gerade mal schauen, dass ich nichts Falsches sagen, die das vielleicht schon geändert haben bei der Version. Moment. Ja, es ist ein bisschen seltsam hier bei mir. Also vermutlich ist es daher, weil ich noch ein paar Episoden drauf habe, die eben noch nicht gehört sind. So, vielleicht muss man erst alle Episoden löschen. Bei Einstellungen General Settings, da kann man nämlich unten im Podcast Download Folder auswählen. Da könnte man dann eben auch ein beliebiges Verzeichnis auf der SD-Karte, ja, auswählen. Das würde also gehen. Bei anderen Anwendungen muss man da auch mal schauen. Ich kenne jetzt leider nicht alle, die du aufgelistet hast, aber generell muss man ja nicht unbedingt alles auch herunterladen. Denk dran, Zeitalter des Cloud Storage hat schon längst begonnen. Ja, man kann vieles einfach schon, man sagt einfach nur puffern, zwischenpuffern, ja. Und man braucht zum Beispiel nicht alle Play-Movies jetzt runterzuladen, ja, oder, weil das sowieso nicht geht, glaube ich, ja, oder vielleicht nicht alle Audible-Dateien gleich komplett runterzuladen, sondern die anzuhören oder beziehungsweise runterzuladen, wenn man sie braucht. Auch mit BeyondPod ist zum Beispiel so, dass man auch eine Folge direkt streamen kann und nicht, also ohne, dass man die direkt runterlädt, da wird eben nur die Folge nur zwischengepuffert, funktioniert auch. Ja. Deswegen ist es schon durchaus machbar, also mit dem Gerät auch mit weniger Speicher dann hier alles wunderbar zu nutzen. In der Tat ist es allerdings so, dass mittlerweile viele Apps dermaßen viel Speicher brauchen und wenn diese Apps dann eben nicht auf diese externe SD-Karte abgelegt werden, dann wird es richtig brutal. Also ich, wie gesagt, für die Daten, für Musik und so weiter, da brauche ich eigentlich bei mir so gut wie gar keinen Speicher mehr. Ich habe dann nur sehr, sehr wenige Dateien drauf, weil alles in der Cloud liegt und funktioniert wunderbar, egal was da jemand sagt. Aber wenn ich jetzt hier sehe, was das dann mit den Apps ist, das ist dann schon wieder eine ganz andere Geschichte, weil da eben, da hat man keine Möglichkeit. Und mittlerweile gibt es sehr viele Apps mit 1,8 Gigabyte und mehr. So, und damit komme ich jetzt zu den Apps der Woche, dass man die auch noch haben. Das ist ja schon wieder ziemlich lange. Okay, ich habe zwei Apps der Woche. Einmal Jaws Revenge. Ja, da geht jedem Fan von dem weißen Hai, ja, das Herz auf, denn es ist mal andersrum, ja. Man spielt selbst den Hai und muss alles zerfleischen, was einem so über den Weg läuft, ja. Das macht, wie ihr euch schon vorstellen könnt, doch dann Riesenspaß, ja. egal ob Taucher, Mädels, die oben schwimmen, in Booten oder auch so, die werden gnadenlos gefressen, ja, mit sehr schönen Animationen und Schreien, ja, da geht's dann richtig zur Sache. Im Prinzip ist es ganz einfach, das Spiel. Man hat also hier sein Hai und mit dem geht man eben ins Wasser und muss eben einfach die Leute und alles, was da drauf ist, fressen, indem man einfach nur das berührt mit der Schnauze vorne, ja. Und schon brecht hier die Panik aus. Ganze Flugzeuge kann man fressen, ja. Und natürlich der Fallschirmspringer, der dann hier abspringt, auch noch. Ja, der wird dann auch noch gefressen, wenn er runterkommt. Und im Prinzip scrollt also seitwärts das Spiel und ist ziemlich simpel gehalten. Man hat so ein paar Sonderfunktionen. Aber im Prinzip ist es einfach nur so ein... Man muss ein paar Mal auf Display tippen zu der richtigen Zeit, um zu tauchen. Und dann lässt man ihn hochspringen. Ja, also ein paar Seehundenmampfen noch und so weiter und so weiter. Also simpel, aber das macht irgendwie süchtig, ja. Das macht süchtig, weil das ist gut gemacht. Die Grafik sieht auch ganz gut aus und die, naja gut, die Splatter-Effekte, da braucht man nicht drüber zu reden, ja. Die sind ausgezeichnet. Okay, ja, also und die Soundeffekte sind mindestens genauso gut. Okay, ich höre jetzt mal auf. Ich könnte das stundenlang spielen. Ja, das macht richtig Spaß. Also Jaws Revenge nennt sich das. Und ja, sei ein Hai. Und das wollte man doch schon immer mal machen. Die andere Seite davon, der weiße Hai. Und für die Halloween-Fans, für die habe ich ein schönes Live-Wallpaper gefunden. Nicht neu. Aber umso beeindruckender ist das Ganze. Das nennt sich Haunted House HD, also die HD-Version von diesem Teil. Und das ist richtig gut gemacht. Man kann verschiedene Sachen da ändern. Also ganz gruselige Atmosphäre, ganz toll. High-End-Grafik, muss man schon sagen. Und schöne Animationen. Es passiert vieles, wenn man drauf tippt auf dem Bildschirm. Ja, kann einiges passieren und man kann sogar eigene Geister einfügen, beziehungsweise auf dem das Bild, das an der Wand hängt, auch tatsächlich als zum Beispiel ein eigenes Bild nehmen oder ein Bild von irgendjemand und kann das da einfügen und man kann dadurch schon etliche Minuten dem Live-Wallpaper zuschauen, ohne dass es langweilig wird und es kommen immer wieder neue Effekte. Für die Halloween-Zeit genau richtig. Ja. Und läuft recht gut. Ein bisschen CPU-intensiv ist es. Man merkt schon, wenn man das drauf hat, zum Beispiel am Samsung Galaxy Tab. Aber es verschwindet gut im Hintergrund, sobald man eben das nicht mehr im Display hat oder das Display aus ist. Dann merkt man kaum noch einen zusätzlichen Stromverbrauch. Und das ist ja auch wichtig so für den Live-Wallpaper. Ja, das war's dann für heute vom Uncast. Ich hoffe, euch hat's wieder gefallen und ihr habt ein paar nützliche Tipps hier kommen können. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder eigene Beiträge, die ihr mir schicken wollt, ihr könnt mich da immer erreichen. Den Uncast unter Google Plus, Uncast, einfach oben Plus Uncast in der Suche eingeben oder auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com und dort könnt ihr auch Audio-Files und so weiter hinschicken und wenn ihr was aufgenommen habt, da bin ich immer froh, wenn ich von euch da was bekomme. Und ansonsten bleibt mir nur noch jetzt euch eine schöne Woche zu wünschen. Haltet die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss!